nass und kalt die Nächte, falschem Jägersang. Morgens schon Gefechte machen müd und bang. Ob wir auch verderben, schau in mein Gesicht. Siegel oder sterben, uns bleibt nur die Pflicht. Unsere Kameraden hart und still ihr Mut, sprangen schon vor Jahren und sie kämpften gut. Wer zählt ihre Narben? Schau in ihr Gesicht. Siegten oder starben, kannten nur die Pflicht. Müde und zerschlagen träum ich vor mich hin. Keiner kann mir sagen, wann ich bei dir bin. Immer nur marschieren, Morgensonne lacht, deutsche Fahrt.